Im Halbdunkel eines Zeltes sitzen die Mitglieder des Clans, ihnen gegenüber wartet der Schamane. Das Feuer ist umgeben von Bildern der Geister, in Gestalt von Lachsforellen. Auf ein Zeichen des Schamanen legt sein Assistent ihm das Gewand an, einen Umhang, den Brustschmuck, Schuhwerk, eine Kappe, die gekrönt ist mit einem eisernen Geweih und Handschuhe. Dann reicht er dem Schamanen die Trommel, die er zuvor über dem Feuer erwärmt hat. Das Publikum verstummt. Der Schamane bewegt seinen Körper langsam im Rhythmus der Trommel und hebt mit melodiöser Stimme einen Gesang an, um die Geister anzurufen. Das Publikum antwortet im Chor. Der Trommelschlag wird dominanter. Dann fleht der Schamane seine Hilfsgeister an, ihm einmal mehr im Kampf beizustehen gegen jenen Geist der Krankheit, der den Clan heimgesucht hat. Nach einer Weile verstummt der Schamane, der Trommelschlag wird leiser. Jetzt sind die Stimmen der Geister klar zu vernehmen, das Schnauben von Tieren, Vogelgeschrei, das Flattern von Schwingen. Die Trommel bleibt still. Der Schamane öffnet seinen Mund, gähnt weit, nimmt einen herannahenden Geist in sich auf und schlägt wieder die Trommel. Das wiederholt sich mehrmals, bis er all seine Hilfsgeister beisammen hat. Anschließend instruiert er sie, welcher Geist das Zelt bewachen soll, wer als Wache auf dem Weg dient, wer die Vorhut macht. Dann schickt er sein geistiges Tierdubel los, erst in die Unterwelt, von dort in die höheren Sphären, um mehr über die Eigenart des Krankheitsgeistes zu erfahren. In ebenso fantastischer wie lautmalerischer Weise beschreibt der Gesang die Abenteuer in der Anderswelt, eine wilde Kakophonie der Geräusche und Stimmen. Das Tempo nimmt zu. Die Stimme des Schamanen wird aufgeregter und aufgeregter. Die Trommel verstummt erneut, nur um die ganze Runde mit zwei ohrenbetäubenden Schlägen zu erschrecken. Der Schamane windet sich, tanzt, bricht in Geschrei aus. Eine letzte Botschaft in größter Note an die Geister. Die Ekstase hebt an. Der Assistent kann gerade noch die Trommel ergreifen.